Ein Schweizer Ort zahlt neuen Einwohnern viel Geld. Hamburgs grüne Areale sollen noch schöner werden. Und auch im Februar feiert eine Kleinstadt Weihnachten. Hören Sie zu diesen Themen drei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Möchten Sie mitlesen? Die Texte finden Sie in Ihrem Begleitheft. Text 1. Wie viele Schweizer Franken bekommt ein Erwachsener, der nach Albinen umzieht? Viel Geld fürs Umziehen. Albinen hat ein Problem. Immer mehr Menschen gehen aus dem 240-Einwohner-Dorf in den Schweizer Alpen weg. 2009 musste die Schule schließen, weil es zu wenige Schüler gab. Ende 2017 haben die Albiner beschlossen, wer in ihr Dorf umzieht, bekommt 25.000 Schweizer Franken, also 21.500 Euro. Für ein Paar gibt es 50.000 Franken, für jedes Kind 10.000 Franken. Als internationale Medien darüber geschrieben haben, wollten viele Menschen sofort nach Albinen umziehen. Aber so einfach ist das nicht. Sie müssen dafür 200.000 Franken in ein Haus investieren, 10 Jahre dort bleiben und unter 45 Jahre alt sein. Und Ausländer müssen davor schon 5 Jahre in der Schweiz gewohnt haben. Die Albiner hoffen jetzt, dass junge Menschen in ihr Dorf kommen und in ein paar Jahren die Schule wieder öffnet. Wie viele Schweizer Franken bekommt ein Erwachsener, der nach Albinen umzieht? Er bekommt 25.000 Schweizer Franken. Text 2. Bis wann sollen die Parks in Hamburg schöner gemacht werden? Natur trifft Metropole. So ein gigantisches Umweltprojekt hat es in einer Metropole noch nie gegeben. In Hamburg sollen 40 Parks und Naturschutzgebiete, 4 große Straßen und verschiedene Biotope in den nächsten Jahren verwildern. So sollen die vielen grünen Areale für die Einwohner der Stadt bis zum Jahr 2031 noch interessanter und schöner werden. Außerdem bekommen Tiere und Pflanzen einen neuen Lebensraum. Wir holen die Natur mitten in die Stadt, sagt Umweltsenator Jens Kerstan über das 22 Millionen Euro teure Projekt Natürlich Hamburg. Bis wann sollen die Parks in Hamburg schöner gemacht werden? Bis zum Jahr 2031. Text 3. An wie vielen Tagen feiert man in dem sächsischen Ort Weihnachten? Weihnachten jetzt? Es ist der 2. Februar und der Weihnachtsbaum leuchtet. In dem sächsischen Ort Zwönitz ist das Tradition. Die Zwönitzer feiern nämlich dreimal im Jahr Weihnachten. Am 24. Dezember, am 6. Januar, Hochneujahr und an Mariä Lichtmess, dem 2. Februar. Auf dem Marktplatz trinken Menschen dann Glühwein, essen Bratwurst und singen Lieder. Neben der Tradition ist heute auch der Kommerz wichtig. Für Mariä Lichtmess kommen viele Touristen nach Zwönitz. Auch die Zwönitzer Nachtwächter in ihren blauen Mänteln, seit 20 Jahren gibt es diese wieder, sind dann in der Bergstadt unterwegs. Um 18 Uhr gehen die Lichter am Weihnachtsbaum aus. Dann ist die Weihnachtszeit auch in Zwönitz vorbei. An wie vielen Tagen feiert man in dem sächsischen Ort Weihnachten? In Zwönitz feiert man an 3 Tagen Weihnachten.